Fanboys. Heute mit dem iPad von Marcel. Ja, hallo. Und nicht mit dem Dominik. Genau, aber mit mir. Aber mit dir. Ja, stell dich doch mal vor, wer bist du denn? Martin. Uns ist ja, also mir ist gesagt worden, dieses sich gegenseitig vorstellen, das wäre total albern und unprofessionell. Ja, ja. Von einer deutschen Podcast-Größe ist mir das gesagt worden. Ja, wir erwarten ja tatsächlich auch so eine akademische Viertelstunde von unseren Hörern. Das heißt, wir müssen den Anfang überbrücken, bis die dann eingeschaltet haben. Ich habe eingeschaltet gesagt in diesem Podcast. Ich glaube, es wurde noch nie eingeschaltet gesagt. Sondern immer eingeschalten. Ach so, ja, da bin ich auch schon für kritisiert worden, dass ich mal eingeschalten sage. Ja, heute mit meinem iPad. Ja, mit deinem iPad. Ja. Ja. Lass uns doch einfach nahtlos zu deinem iPad übergehen, genau. Weil falsch gemacht haben wir sowieso viel zu viel, besonders jetzt auch gerade die Einleitung wieder. Ja, richtig. Und naja. Richtig, aber vielleicht kennt uns ja noch jemand nicht. Genau. Außerdem ändert sich ja immer unsere Besetzung und deswegen ist es schon ganz sinnvoll. Ja, ich habe mir ein iPad geholt mit Not-So-Smart-Cover. Not-So-Smart-Cover, wieso Not-So-Smart-Cover? Also ich finde dieses labberige Ding da ziemlich befremdlich nach meinem robusten, hässlichen iPad 1-Cover, weil das labbert hier so rum, als wäre es so ein Scarf. Ist das Leder oder ist das so ein Plastikding? So ein Plastikding, oder? Ja. Ja, so Lederimitat. Nee, es gibt hier in bunt und Plastik und nicht so bunt und Leder. Das fühlt sich eher lederig an, hinten, auch wenn ich ein Plastikding bestelle. Nee, das fühlt sich hinten flauschig an. Flauschig. Ja, jedenfalls sehr seltsam und das hält nicht, wenn man es so umklappt. Und also, dass ihr da alle so begeistert wart. Ich weiß, ich bin spät dran mit dem Ding, aber. Also ich bin nach wie vor begeistert von diesem Smart Cover, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe allerdings auch keins aus Plastik. Okay. Also das fühlt sich in der Tat so ein bisschen lapprig an hier, so wenn ich das mal. Ja, das muss ich immer mithalten, sozusagen, wenn ich das. Also es klappert hier auch schon die ganze Zeit. Es hat sehr wenig Eigenstabilität. Dann muss ich immer mithalten und dann rutscht es hier hinten so rum. Ja, ja. Naja, aber wozu sich über Sachen aufregen, die schon ein Jahr alt sind? Eben, reg dich darüber Sachen auf, die neu sind. Ergibt nicht viel Sinn. Ja, nee, ich bin sehr zufrieden jetzt erstmal. Wenn auch nicht begeistert, weil halt hier alles pixelig jetzt aussieht. Also lustigerweise sehen die Sachen pixelig aus, die vorher nicht pixelig aussahen, aber pixelig waren, was mich total irritiert. Und ich kann jetzt endlich GarageBand zum Beispiel benutzen, sinnvoll, weil mein Einser einfach zu langsam war. Verstehe. Für sowas. Und sogar meine eigene App, also die 137B Avatar, ist jetzt flüssig auf dem iPad 3. Ja, da hat sich das dann auch erledigt. Ja, so. Manche Probleme kann man einfach aussitzen. Das ist schön. Ist die überhaupt Universal? Nee. Aber ich habe damals euren seltsamen Carcassonne-Trick beherzigt, nämlich einfach die Grafiken doppelt so groß reinschmeißen, okay. Sodass sie auf dem iPad auch okay war. Früher. Also im 2X-Modus. Genau, 2X-Modus und Universal wüsste ich nicht, wann ich das machen sollte. Denn es gibt viel zu tun. Ja, es gibt viel zu tun. Carcassonne wird jetzt auch bald Retina aufgelöst sein auf dem iPad. Genau, wird auch aufgelöst. Es ist unglaublich, wie viel da zu tun ist, ne? Ja. So an Details und diese ganzen Grafiken. Ja. Ich habe auch echt das Gefühl, so diese ganzen Magazinhersteller sind total am Rotieren, weil die lustigerweise irgendwie nicht drauf vorbereitet waren, glaube ich. Ja. Also die waren gar nicht vorbereitet. Teilweise haben sie ja sogar irgendwie eigene Apps, die dann sogar den Text schlecht auflösen. Ja, das Schlimme ist halt, dass die Magazine jetzt einfach nicht mehr gehen. Du kannst, also auf einem neuen iPad kannst du die nicht. Ja, also gerade die dann auch den Text als Grafik damit ausliefern, da ist ja dann irgendwie alles Matsche. Ja. Das ist schwierig, aber das, was ich mir jetzt gewünscht hätte, wäre eine Funktion gewesen, wo ich alle Retina-Apps zusammensammeln kann. Weil das sind die ich jetzt benutzen will. Ich verstehe. Und irgendwie so. Es ist auch schwer rauszufinden, ob schon was Retina ist. Also ja, du siehst es oft nicht mal am Symbol, richtig? Also die neue Twitter-App hat ein total schlecht aufgelöstes Symbol, ist aber Retina. Okay. Bist du sicher, dass sie Retina ist? Oder dass sie einfach nur so aussieht, weil es eh viel Text. They said it is. Und die Symbole sind auch gut. Nee, aber die Letter, also, okay. Nun ja, nun ja. Ja, ich weiß es nicht genau, woran das liegt, aber es ist Twitter sowas. Und Apps sind ein Problem, wo wir gleich bei unserer Überleitung zum nächsten Thema wären. Hey, du legst aber, aber das ganz, Tempo vor, ganz, mein Freund. Ganz lustig, dass das jetzt ganz unbewusst war. Twitter kommt nach Deutschland. Twitter kommt nach Deutschland. Ja. Und zwar, welche Stadt ist es? Kleiner Tipp, sie haben die Stadt in München vorgestellt. Naja, aber man hat mir auch gesagt, wo kann man in Deutschland irgendwie als Twitterer oder Twitter sich niederlassen, ohne großen Geschäftsmodell zu haben? Ganz einfach, Berlin. Ja, wenn man die User vor der Tür haben möchte. Ja, ich habe mir auch den Eindruck, dass man irgendwie, also wenn man also auf Twitter ist und nicht in Berlin, dann ist man irgendwie immer außen vor. Das ist ganz schade alles. Ja, ja. Schnüff. Ich bin dafür, dass sie dann immer in Berlin so einen riesigen Heißluftballon-Fail-Whale hochlassen, wenn Twitter down ist. Ja, damit die Berliner das dann mit eigenem Auge sehen können, wenn sie aus dem Fenster gucken. Ja, da wäre ich für. Weiß man schon wo? Und also viele Details sind ja noch nicht draußen. Das Einzige, der Twitter-Chef Rowan Barnett ist momentan bei der Bild-Zeitung. Bei der Bild-Zeitung. Für Social Media zuständig. Okay. Was natürlich gleich einen mittelschweren Shitstorm ausgelöst hat. Dazu muss ich sagen, es gibt einfach auch Menschen, die nicht dumm sind, aber Karrieristen und mal so zwischendurch bei der Bild-Zeitung anheuern. Ja. Also ich weiß es nicht. Welchen Einfluss hat das denn überhaupt? Gute Frage. Keine Ahnung. Und vor allem, was machen die in Deutschland jetzt? Also wozu sind sie da? Nun ja, ich meine, es ist halt so ein Bild-Zeitung-Ding. Das kann ich schon nachvollziehen. Also da will man im Zweifel ja auch wenig mit zu tun haben. Okay, ich lasse mich gerade korrigieren. Das ist schön, weil da müssen wir nächste Woche nicht das korrigieren. Der ist nicht bei der Bild-Zeitung, sondern bei Bild.de. Da vielleicht mal so einen kleinen Seitenschwenk. Spiegel hat ja auch angekündigt, jetzt Spiegel Online und den Druckspiegel noch weiter zu trennen. Noch weiter zu trennen. Ja. Also das ist sowieso so ein Phänomen, dass man so als Normalbürger oft Sachen, die die gleiche Marke haben, zusammenwirft und dabei sind es völlig unterschiedliche Konzerne. Hm. Oder völlig unterschiedliche Redaktionen und so. Das weiß man immer noch nicht so genau. Wobei Bild.de ist jetzt auch nicht, sind nicht die Guten. Nein, sind nicht die Guten. Ich bin bei der Recherche dann auch auf Bild.de gelandet und da gab es dann auch so eine Art Wir sind Papst. Ja, wir sind Twitter. Wir sind Papst Titelzeile dazu, was mich recht befremdet hat. Ach Gottchen. Naja, aber. Genau, also Twitter hat eine Dependance in Deutschland. Vielleicht führt es dazu, dass die Twitter-App auch endlich mal die deutschen Trends anzeigt. Ich habe das bis jetzt nicht geschafft, das umzustellen, auch wenn man es eigentlich umstellen kann. Aber gut. Freuen wir uns natürlich alle. Ja, ich weiß nicht. Facebook wird sich ja wohl nicht nach Deutschland trauen, oder? Ja, aber warum traut sich Twitter nach Deutschland, ist die Frage schon. Also vielleicht, weil das mit den Datenschutzbestimmungen da einfacher ist. In Deutschland? Nein, bei Twitter. Bei Twitter. Im Gegensatz zu Facebook. Ich weiß nicht. Ja, sonst kommt Ilse Aigner mit einem. Die geht dann da zu Fuß vorbei und. Ja, und boykottiert. Und boykottiert, genau. Naja, mal gucken, was sie da hinbauen oder wo die da einziehen. Im Zweifel ändert sich ganz wenig. Genau, aber über den Mann habe ich jetzt leider nicht viel rausfinden können. Also vielleicht wird das nochmal Thema in einer der zukünftigen Sendungen. Und ich habe nur gesehen, hat einen unglaublich seltsamen Twitter-Nick irgendwie, also Bild.de underscore Rowan oder irgend sowas. Das habe ich eigentlich noch gar nicht verstanden, warum man seine Twitter-Nicks so arg an ein Unternehmen koppelt. Weil. Ja, nicht das Klügste vermutlich. Spätestens jetzt. Ja, spätestens wenn man wechselt. Ne? Ja, ja. Aber kann man ja umbenennen. So genau. Als Tipp. Ja, apropos Twitter. Ja. Hannelore Kraft hat es jetzt auf Twitter geschafft. Hannelore Kraft hat es auf Twitter geschafft. Das reimt sich ja sogar. Ja, genau. Also diese erste Welle, diese Peter-Altmaier-Welle, wo es super cool war, für den Politiker auf Twitter zu gehen. Und die ist, glaube ich, jetzt vorbei. Glaubst du? Also, ja. Also ich glaube, da sind jetzt schon zu viele drauf, um diesen Effekt, wow, krass, der beschäftigt sich ja, oder sie beschäftigt sich jetzt total mit neuen Medien. Ja, das mag sein, aber mir wurde, also ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, wo ich das im Fernsehen gesehen habe, ich glaube im Zuge der Saarlandwahl, habe ich das irgendwie gesehen, so hier die Kraft, die twittert ja auch und so persönlich. Ja, so von wegen, also sie twittert zumindest müde, teilweise auch selbst. So. Ja. Ja, gut, aber so haben wir doch alle angefangen, oder? Nee, ja, schon, aber das ist jetzt so, also Alleinstellungsmerkmal ist jetzt als Politiker, wenn du irgendwie dein Essen fotografierst und sagst, du gehst jetzt ins Bett. Das ja, ist am liebsten, das neue Peter Altmaier. Am liebsten war mir da immer Julia Klöckner, die dann über ihre Besuche beim Winzerverein gesprochen hat. Und ja, ja. Nein, ich finde das eine gute Entwicklung. Ich finde das eine gute Entwicklung. Und zwar gerade, wenn es nicht mehr was Besonderes ist, sondern normal wird. Twitter kommt in der Mitte der Gesellschaft an. Das würde ich jetzt meinen, dass wir so weit sind. Naja, aber zumindest bei den Politikern scheint es mittlerweile so ein Bedürfnis zu geben, da zu partizipieren. Genau. Das hat mich total überrascht mit diesem Hannelore Kraft, oder? Nee. Was habe ich gesagt? Ja, doch, ich wusste es nur selber gerade nicht mehr. Ja, Hannelore Kraft. Ja. Thema, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir waren. Ja. Wir waren immer noch bei Twitter. Bei Twitter, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da sind wir jetzt auch langsam durch. Ja, ja, ja. Auf Twitter auch natürlich dann, das ist ja irgendwie alles auf Twitter, deswegen ist es immer eine gute Überleitung, weil ich habe auf Twitter gesehen, dass die Tatort-Autoren irgendwie verstimmt sind. Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum eigentlich. Also interessant war tatsächlich, warum setzen sich 51 Tatort-Autoren zusammen und schreiben einen offenen Brief. Mhm. Weil also es ging natürlich ums Urheberrecht, um ACTA und solche Themen. Und was jetzt gerade Tatort-Autoren dazu bewegt, ist mir nicht ganz klar. Natürlich ist es legitim, dass die auch ihre Meinung äußern. Gerade als Tatort-Autor bist du natürlich in einem ganz, ganz anderen System drin als dem normalen Verwertungssystem. Ja. Ne? Weil du wirst immer noch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt, deine Filme werden öffentlich ausgestrahlt, sozusagen kostenlos für alle, die GEZ bezahlen. Mhm. Das ist eigentlich ein Sonderfall. Und du bekommst ja sogar für Wiederholungen dann nochmal Vergütung, oder? Ja gut, also da muss man dazu auch sagen, früher waren die Verträge eigentlich sehr gut für die Autoren und für die Regisseure beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Du hast für jede Wiederholung nochmal Geld bekommen. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so einfach, okay. Sondern also die Öffentlich-Rechtlichen versuchen da schon ganz klar zu sparen auch und nicht mehr so günstige Verträge zu machen, ja, mit den Autoren. Ja, aber ich fand es halt irgendwie befremdlich, dass gerade so die Tatort-Autoren jetzt da so implizit die Netzgemeinde irgendwie adressieren und halt in diesem Tenor von kostenlos Mentalität und ihr raubkopiert euch ja sowieso alles und das ihr müsst mal irgendwie aus unserer Perspektive auch gucken, sonst können wir nicht diskutieren und wenn ihr immer nur sagt, hier neues Urheberrecht wird gebraucht, dann ist das keine Grundlage zur Diskussion, weil wir wollen ja weiter so machen. Ja, ich fand ganz interessant, dass sie sich ganz besonders auf die Schutzfristen gestürzt haben. Mhm. Die Schutzfristen werden ja seit Jahren immer weiter verlängert. Also in Deutschland natürlich nicht ganz so krass wie in Amerika. Dass Schutzfristen unantastbar sein müssen, verstehe ich nicht ganz. Ja. Also vor allem, weil sie auch nach dem Tod noch weiter gelten. Vor allem die Argumentation war relativ schwach in diesem Brief. Die Argumentation war ja, man bräuchte ja, also Schutzfristen zu verkürzen sei Symbolpolitik, denn man bräuchte sie nicht zu verkürzen, weil die File-Sharer, also die Leute, die sich die Inhalte besorgen, ohne dafür zu bezahlen, ja sowieso die neuen Sachen nur haben möchten. Hm. Dass Schutzfristen ganz andere Probleme auch aufwerfen, wird dabei gar nicht klar. Also bei einem Tatort wahrscheinlich nicht unbedingt, aber bei anderen Medien und anderer Kunst, da verhindern sie ja Innovationen. Hm. Also sie verhindern, dass neue Werke entstehen, die auf alten Werken basieren. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der überhaupt nicht angesprochen wurde, sondern es wurde sich hauptsächlich drauf gestutzt, auf dieses Verhältnis Urheber-Nutzer, beziehungsweise illegaler Nutzer. Ich denke, am Urheberrecht sind viel mehr andere Sachen auch noch problematisch. Wobei ich nicht glaube, dass wir jetzt bei einem Drehbuch es schwierig ist, ein neues Drehbuch zu schreiben, weil es schon alte Drehbücher gibt. Ich denke, da ist das Urheberrecht relativ sinnvoll, dass du da nicht sofort eines Plagiats bezichtigt wird, wenn du Zitate bringst. Was mir halt irgendwie, also was mich immer so ein bisschen aus dieser ganzen Diskussion wieder rauskegelt, ist halt immer die Frage so, was hat das alles mit dem Tatort zu tun? Ja, weil der Tatort ist ja so wirklich, also der ist ein zeitlich punktuelles Ereignis, ja, das irgendwie so in der Schutzfrist und in der Wiederholung eigentlich auch schon gar nicht mehr so interessant ist. Ja. Ja. Und der wird sowieso im Fernsehen live partizipiert auf eine legale Weise. Also ich kenne jetzt nicht die Horden von Leuten, die sich irgendwie den neuen Tatort einen Tag später auf der Pirate Bay runterladen. Ja, das ist irgendwie, also das geht komplett an meiner Wirklichkeitswahrnehmung vorbei. Warum ausgerechnet die Tatort-Autoren sich jetzt vielleicht da... Vielleicht war das ein bisschen albern, das so als Label so krass draufzuschreiben. 51 Tatort-Autoren. Ich finde, prinzipiell ist es legitim, dass sich solche Leute auch äußern. Natürlich. Natürlich äußern sich in der Urheberrechtsdebatte auch Leute, die nicht falsch hören. Ja. Ja, aber dieses Label draufzuschreiben, weil es ja natürlich auch in Verbindung steht immer mit dem guten Namen öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wir sind ja eigentlich für die gute Sache und Tatort ist ja auch eine tolle Marke. Ja, es ist einfach befremdlich. Der Brief hat auch eine komische Stoßrichtung, geht eigentlich auf die Probleme wenig genau ein und hat natürlich dann das ausgelöst, was es immer auslöst, nämlich Spott und Häme. Es gibt allerdings auch ein paar Reaktionen im Netz, die ein bisschen inhaltlich drauf eingehen. Der CCC hat unter anderem eine Stellungnahme veröffentlicht. Ja, die fand ich ganz gut. Auch, also die ist so rein textuell, das ist ganz gut gelungen. Ich habe so ein paar Sachen irgendwie, fand ich ein bisschen seltsam. Ja, das ist also immer drin. So Shareware zum Beispiel als Begriff habe ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr gehört. Also ja, das ist auch so ein bisschen vielleicht eine andere Wahrnehmungswelt, eine andere Filterbubble an der Stelle. Ja, aber so auch irgendwie eine komische Art von Diskurs, dass man sich jetzt da so mit offenen Briefen in Blogs so, dass man da kommuniziert. Ja, ja. Es zeigt aber auch, dass wir eigentlich in der Urheberrechtsdebatte nicht viel weitergekommen sind. Weil es wird nicht unbedingt versucht, die Argumente der Gegenseite aufzulösen, sondern die Fronten verhärten sich da. Ja. Und man hört sie eigentlich nicht mehr so wirklich zu. Das ist natürlich auch kein Wunder, weil im Grunde stehen da halt die zwei Seiten gegeneinander. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und wir wollen, dass alles so wird, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Ja. Ja, schwierig. Eigentlich ja, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Ja, genau. Und wir wollen, dass alles so wird, wie es ist. Ja, das ist auch schön gesagt. Ja. Genau, und so die richtige Frage, wie man so einen Transformationsprozess dabei hinkriegt, die fällt oft unter den Tisch. Und dann von Lebenslügen zu sprechen, wie in diesem offenen Brief der Tatort-Autoren, wo man merkt, dass viel davon ist, auch die Augen vor der Veränderung zu verschließen, das leuchtet mir nicht ganz ein. Ja, ja. Ja, und auf der anderen Seite hat ja dann auch noch versucht, Till Schweiger mitzudiskutieren über den Tatort. Was? Ja. Ach ja, der hat einen Kommissar, der hat einen wertvollen Beitrag zur Gesamtdiskussion gegeben. Der hat gesagt, das Intro vom Tatort ist altbacken und muss weg. Naja, also wir könnten es ja in dem Zuge dann auch gleich zum Remixen freigeben. Dann wäre allen geholfen. Naja. Ja. Also Till Schweiger fällt doch konstruktiven Diskussionsbeitrag auf. Genau. Und ja, vielleicht auch in diesem Thema gab es dann noch eine kleine Überraschung. Die Landtagsfraktion der Bündnis Grünen in Hessen hat sich geäußert, beziehungsweise Daniel Mack, den hatten wir hier schon mal im Podcast, wenn du dich erinnerst. Ja. Das war der Twitterer, der nicht twittern durfte. Ach ja, richtig, der Twitterer, der nicht twittern durfte. Ja, jetzt müsste man das natürlich präsent haben, welche Folge das war, aber es ist schon ein Weilchen her. Das ist schon ein Weilchen her. Genau, und da gibt es eine Stellungnahme zu ACTA. Also ACTA wird abgelehnt, weil es nicht das richtige Mittel ist, um eine neue Online-Kultur zu etablieren. Interessant sind aber die Randbemerkungen auch dabei. Mhm. Da wird sehr stark auf das Urheberrecht eingegangen und eben auch, es ist sehr wichtig, Bezahlvorgänge, also ich zitiere gerade, es ist sehr wichtig, Bezahlvorgänge im Internet zu ermöglichen, die schnell, einfach und sicher sind und so stattfinden, dass Urheber für ihre Leistungen entsprechend honoriert werden. Klar, logisch, das ist immer gut. Wer wertvolle Inhalte haben möchte, der muss dafür auch etwas zahlen. Die Kostenloskultur im Internet muss ein Ende haben. Und das fand ich sehr interessant, dass das aus grünem Munde kommt. Die Kostenloskultur im Internet muss ein Ende haben. Und da habe ich mich sehr gestoßen an den Begriff Kostenloskultur. Ja, das ist ja so das neue Ding irgendwie. Ja, also das poppt jetzt momentan gerade überall hoch, diese Kostenloskultur als Kampfbegriff. Die hört man jetzt immer häufiger, habe ich das Gefühl. Ja, was heißt das denn? Was heißt das zum Beispiel für Wikipedia? Diese Kostenloskultur muss ein Ende haben. Naja, ich glaube, soweit ist das nicht gedacht. Ja, ja, also. Aber mal die Worte sich zu überlegen. Und ich finde es ein bisschen, also ich finde es eigentlich sehr rückschrittig, so zu argumentieren, denn es verschließt wieder die Augen vor den ganzen Veränderungen, die da sind, von den ganzen Möglichkeiten. Ich behaupte nicht, dass jeder Inhalte von vornherein freigeben muss. Also man kann auch versuchen, über andere Geschäftsmodelle das zu machen. Versuchen, sage ich da auch. Mhm. Aber kostenlos Modelle zu diffamieren und herabzustufen und als minderwertig zu betrachten, ist, glaube ich, gefährlich. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Kickstarter geredet. Mhm. Ja, da sind ganz bewusst zum Beispiel, wie hieß diese Webshow, die ihr letztens vorgestellt habt? The Show, ja. Ganz bewusst gesagt worden, gebt mir das Geld, wenn ich das Geld habe, dann mache ich diese Show, die ist dann frei für alle. Ja. Ich finde das gute Modelle, ich finde das ganz schwierig, wenn man dann so einen Begriff wie kostenlos Kultur einführt und sagt, das wollen wir nicht. Dann es heißt sozusagen, wir wollen ganz bestimmte Art von Marktentwicklung haben, wir wollen nämlich die alten Konzepte nehmen und sie in die neue Zeit transferieren und so muss es laufen. So wird es eben nicht laufen, sondern es wird so laufen, dass wir parallel verschiedene Modelle am Markt haben werden, wo sich einige durchsetzen können und andere nicht, aber da von vornherein welche einfach von vornherein auszuschließen, halte ich für sehr problematisch und wird der ganzen Sache nicht gerecht. Ich denke halt so, dieses kostenlos Kultur, das zielt halt auch irgendwie so ein bisschen sehr, also das schießt so mit dieser Schrotflinte in das Internet hinein und trifft dabei halt auch vor allem die, die ja bereit wären, auch Geld zu zahlen für was sie so konsumieren. Ja. Und es ist halt so dieses Internet, das raubkopiert sowieso alles und da kann man kein Geld verdienen und alle wollen eben hier nur was Böses im Internet. Und da muss jetzt mal irgendwie reguliert werden. Ja? Anstatt halt zu gucken, so gibt es da nicht vielleicht eh schon Leute, die mir Geld geben wollen, das ich nur nicht annehmen kann, gerade weil ich mich vielleicht ein bisschen anstelle. Ja? Oder verdiene ich vielleicht sowieso schon einen Haufen Geld direkt oder indirekt übers Internet und nehme das gar nicht wahr. Mhm. Ja? Also da ist auch viel Versäumnis auf Seiten der Urheber und der Lobbyverbände, die auf die Grünen da einwirken, glaube ich. Weil ich könnte mich jetzt auch hier hinstellen und irgendwie den ganzen Tag jammern, wie oft Carcassonne raubkopiert wird. Ja. Ja. Aber das ist ja, also das führt ja zu nichts, weil die es raubkopieren, die raubkopieren es. Und ich gehe damit nur den Leuten auf den Geist, die es kaufen. Ja, du also, kannst ja so eine Einmeldung machen. Hast du Carcassonne auch gekauft? Ja, genau. So irgendwie so ein FBI-Vorspann, 20 Minuten. Ja. Also übrigens hier, diese App ist und bla und was nicht alles. Ja, also es trifft wie immer die Falschen, finde ich, an der Stelle. Und eben auch so in dieser Absolutheit ist dieser kostenlos Kulturbegriff diffamierender, weil halt irgendwie die ganze Netzkultur als ihr wollt doch nur nicht zahlen abstempelt. Das ist kontraproduktiv. Ja, das ist kontraproduktiv und schwierig. Also da würde ich wirklich nochmal über die Wortwahl nachdenken. Hm. Herr Mack. Herr Mack, Herr Mack. Lassen Sie sich das mit dem Internet mal erklären. Aber harter Cut an der Stelle, weil ich die Themen nicht so gut sortiert habe. es gibt Neuigkeiten zu Spielekonsolen. Ja. Ja. Beziehungsweise es gibt Gerüchte, ne, wie das halt so ist. Ja, weil Neuigkeiten gibt es noch keine eigentlich. Aber wurde hier in dem Podcast ja schon prophezeit von Dominik, dass es keine neue PlayStation geben wird. Jo. Die Gerüchtelage ist jetzt eine andere. Es wird keine PlayStation 4 geben. Genau, es wird aber keine PlayStation 4 geben. Oh, das muss man nochmal nachschlagen, ob was er gesagt hat. Vielleicht hat er sogar recht. Hat er geschrieben. Ja, ja. Also wer hat, also ich habe das geschrieben. Also du hast den Artikel geschrieben? Nein, ich habe den Artikel da zusammengefasst. Egal. Auf jeden Fall, es gibt eben Gerüchte zu der PlayStation, wie heißt sie? Orbis. VOG PlayStation Orbis. das erinnert mich an diesen unsäglichen, wie hieß der? Saturn, Sony, war das? Sega. Sega Saturn. Mhm. Ja, also jetzt nach PlayStation Vita ist die Orbis als nächstes Ding prophezeit, eben als Nachfolge der PlayStation 3. Und es soll nicht PlayStation 4 heißen, weil PlayStation Shi in Japanisch halt einerseits 4 und andererseits Tod bedeutet. Und man das vielleicht vermeiden möchte, dass man die PlayStation Tod nennt. Ja. Ja, und deswegen geht man so diesen lateinischen Weg, den man mit der Vita schon eingeschlagen hat. Und da nennt sie Orbis. Ja, es gibt wohl auch Entwickler-Hosts, die Orbis.irgendwas heißen. Also da ist wohl so, zumindest als Codename scheint das bei Sony geläufig zu sein. Über die Features gibt es auch diverse Gerüchte, aber das ist irgendwie alles noch ein bisschen so ins Blaue hinein, denke ich. Gibt es da schon Zielmarke, Datum oder so? Nee, gar nicht, habe ich nichts gesehen. Es gibt momentan eben nur so die Gerüchte, dass sie zurück auf eine Intel-Architektur oder zumindest eine x86 64-Bit-Architektur wechseln, weil sie so es wollen, dass man einfacher dafür entwickeln kann und die Tools halt da im Zweifel eher da sind als für Cell. Oh, irgendwie ATI soll, glaube ich, die Grafik machen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wäre jetzt auch nichts Neues, so an sich, dass ATI Konsolen Grafikchips macht. Und soll wohl angeblich bis zu 4K unterstützen, also 4K-Auflösung. Mhm. Das heißt, man darf sich dann auch wieder neue Fernseher kaufen und so. Hurra, hurra. Ja. Aber ein Diskettenlaufwerk hat sie nicht. Diskettenlaufwerk hat sie, glaube ich, keins, aber ein USB-Port, wo du wahrscheinlich eins anschließen könntest. Ah, sehr schön. Ja, wunderbar. Also ich meine, die PlayStation hat mich immer so an Feuchten interessiert, was sich ja letzte Woche geändert hat. An dieser Stelle sei nochmal Journey empfohlen. Aber ich glaube auch nicht langfristig geändert. Naja, aber du hast jetzt Journey schon zweimal gespielt. Das wäre für mich auch fast der Grund, eine PlayStation zu kaufen. Dass du so regelmäßig Journey durchspielst. Ja, aber das kann ich mir zeitlich nicht leisten. Deswegen. Ja. Schade. Nun ja, als nächstes auf der Liste habe ich ein Foxconn-Update. Da gab es ja irgendwie, ich weiß nicht, war das letzte oder vorletzte Woche, dass wir die Mac Daisy-Geschichte erwähnt haben. Ja. Ich glaube, es war letzte Woche, oder? Ich glaube auch. Mhm. Und aber im Zuge dieser Mac Daisy-Geschichte gab es ja da so ein bisschen Aufregung und Berichterei und unter anderem hat sich Apple ja dann, ich weiß nicht, ob das der Anlass war, oder es war zumindest zeitlich aneinander, bei der Free Labor Association, oder war es Free Labor? Weiß gar nicht, ich glaube schon, oder FLA auf jeden Fall, eingekauft, in Anführungszeichen, sprich die beauftragt, mal so ein bisschen reinzugucken in die Supplier Chain und irgendwie in die Supply Chain reinzugucken und zu gucken, mit wem arbeitet Apple da zusammen und verstoßen die gegen machen die so einiges falsch. Ja, und es kommt raus, ja natürlich machen sie so einiges falsch. Unter anderem bei Foxconn hat man jetzt eben so den ersten Untersuchungsbericht vorgelegt, also die FLA hat es vorgelegt und hat im Wesentlichen halt gefunden, dass Unfallrisiken relativ hoch sind, gerade was so Verletzungen von Extremitäten, Händen und so weiter angeht und dass die Leute halt wesentlich mehr arbeiten, als sie eigentlich arbeiten sollten. Also 60 Stunden ist, glaube ich, so die Höchstgrenze, die da festgeschrieben ist und da sind die halt teilweise noch weit drüber. Oh je. Ja, Und da, die arbeiten halt da halt dann irgendwie, also da gibt es dann auch Befragungen und dann wird da gesagt, so, wir arbeiten halt so viel, dass irgendwie ja, sich ihren Lebensstandard leisten können und die Familie zu Hause unterstützen können. Aber ist natürlich jetzt auch nicht, es ist schwierige Geschichte, an der Stelle halt irgendwie das durchzusetzen. Ja, aber wird jetzt wohl gemacht. Das heißt, denen geht es dann unterm Strich halt ein bisschen besser, aber irgendwie auch ein bisschen schlechter. Und wieso kann man sie nicht besser bezahlen? Naja, das wäre halt so im Zweifel das, was man machen möchte. Aber da müsste man auf Foxconn einwirken, dass da, ja, oder auf Apple. Mit Apple-Aktien. Mit Apple-Aktien bezahlen, das ist eine gute Idee. Jetzt, wo die so Dividenden werfen. Naja, aber auf jeden Fall kann man sich diesen Bericht mal durchlesen, dann weiß man wieder ein bisschen mehr. Es bleibt zu hoffen, dass so es ein bisschen bergauf geht, aber irgendwie ist es halt auch in keinerlei wirklich, es ist schwierig. Nee, es ist halt so absurd, weil Apple so viel, so eine hohe Marge hat. Hm. Also das Geld wäre ja da. Ja, es ist aber auch nicht nur Apple, die bei Foxconn fährt. Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Apple wäre in der komfortablen Lage, die Marge zu haben. Das meinte ich damit. Ja, klar. Ich will das jetzt nicht auf einen Hersteller. Nee, ich meinte jetzt auch gar nicht also aus Apple-Perspektive, aber so, es ist halt einfach Foxconns Modus operandi, weil die müssen halt irgendwie auch gucken, dass sie konkurrenzfähig bleiben. Ja. Die können sich jetzt auch nicht nur darauf verlassen, dass sie nur noch für Apple produzieren, weil Apple ja die Marge hat. Und dann gäbe es so eine eigene Apple-Abteilung, wo die Bedingungen besser sind. Ja, auch seltsam. Alles ach nicht Gott, einfach. Nee, schön ist das auch nicht. Nee, aber es sei an dieser Stelle erwähnt und guckt euch das mal an. Da kann man ein bisschen zumindest Awareness, wie man so schon sagt, sich erarbeiten. Jo, was sagt denn die Uhr so? Die Uhr sagt 34 Minuten. Ich glaube, wir schieben an der Stelle mal die Hörerkommentare ein, ja. Oder? So, und da muss ich hier den Knopf drücken. Hallo Fanboys, Pascal hier aus Heidelberg. Eine kurze Frage zu iTunes und den Podcasts. Es scheint so, dass Folgen, die mit variabler Bitrate ausgeliefert werden, sich ein wenig komisch verhalten. Wenn man auf Pause und Play drückt, dann springt der Zeitleistenschieber zurück und spielt nicht dort weiter, wo man aufgehört hat. Und es lässt sich auch nicht wirklich vor und zurück scrollen, also mit dem Mausrad links oder rechts scrummen. Vielleicht ist es ein Bug in iTunes, vielleicht liegt es aber auch wirklich an der variablen Bitrate des Podcasts. Ein Beispiel wäre die Folge 47 vom Not Safe for Work Podcast mit Tim und Holgi. Vielleicht könnt ihr euch den mal anschauen. Es scheint die Bitrate zu sein, ein anderes gemeinsames Zeichen habe ich noch nicht gesehen. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das umgehen kann. Vielleicht ist es aber auch ein Bug in iTunes. Ja, könnt ihr euch mal melden, wenn ihr was dazu wisst. Ansonsten macht weiter so. Grüße. Tja, Grüße zurück. Also meine Erfahrung mit VBR ist so, dass es da unglaublich viele Encoder gibt und die unglaublich viele Dinge tun. Und dass die Player unter Umständen mit anderen Dingen rechnen, als die Encoder so tun. Mhm. Wow. an der Stelle sprich, ja, wahrscheinlich ist es ein iTunes-Bug. Was jetzt konkret in der Folge da für einen Encoder am Start war, das kann man am besten Tim fragen, denke ich. Der ist auch bestimmt sehr interessiert daran, das als Feedback zu hören. Also ich persönlich habe irgendwann aufgehört, VBR MP3s unterstützen zu wollen, weil das war mir irgendwie, also ich habe in der Anfangszeit nur schlechtes Feedback bekommen, so von wegen hier, mein Aldi MP3-Player kann das nicht und hier, das stürzt ab und eben auch so Geschichten mit, man kann nicht ordentlich spulen und obwohl das ja eigentlich alles funktionieren müsste. Ja, also da sind Frames und die muss man anspringen können und naja, aber es ist leider nicht alles so einfach und nicht alle Software ist fehlerfrei, auch Encoder und Decoder leider nicht. Und wo jetzt das Problem ist, schwierig zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eins. Bei uns kommt ganz klassisch CBR MP3 raus. CBR heißt? Constant Bitrate. Ach so, ja. Ja. Ja. Logisch. Ja. Naja, aber so viel dazu. Hallo Fanboys, ich wollte was zur Instacast-Alternative sagen, was in der letzten Folge ja gefragt wurde. Und ich habe gesehen, dass es auch schon einmal beantwortet wurde hier bei Audioboo, aber ich würde es gerne auch nochmal beantworten. Und zwar habe ich als Alternative auch Downcast genommen, wie der andere Kollege auch schon. Und Downcast hat den großen Vorteil, dass du pro Episode, pro Podcast, pro Sendung immer eingeben kannst, was jetzt genau damit passiert. Also du kannst die System-Settings für jeden einzelnen Podcast ändern. Das heißt, du sagst zum Beispiel, da möchte ich immer die aktuellste, ungehörte Episode behalten oder ich möchte gerne immer jeden Tag das aktualisieren oder ich möchte gerne alle 3 Tage nur aktualisieren oder was auch immer. Ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel Tagesschau 100 Sekunden oder sowas nimmt und die will man ja nicht irgendwie 4 Tage hintereinander hören und wenn man mal 4 Tage nicht gehört hat, will man immer nur das Aktuellste behalten, kann man da zum Beispiel machen. Meiner Meinung nach ist es wesentlich übersichtlicher, was Instacast bei mir irgendwie total durcheinander gemacht hat. Also ich fand Instacast sehr, sehr unübersichtlich und ich wusste nie genau, hat er es jetzt eigentlich runtergeladen oder nicht? Oder streamt er das jetzt nur? Warum streamt er das jetzt? Solche Geschichten haben mir irgendwie nicht gefallen. Außerdem kannst du bei Downcast sagen, ich möchte gerne zum Einschlafen den Podcast hören und dann halt eben nach ein paar Minuten soll das Ganze ausgemacht werden, was auch schick ist. Es ist eine iPhone- und eine iPad-App, was auch ganz nett ist. Und solche Geschichten halt. Also es ist eine sehr schöne Sache. Und wenn wir jetzt schon bei iPhone- und iPad-App sind, habe ich noch was anderes. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, dass mit dem iPad 3 iPhone-Apps, die nicht Plus sind, sehr viel Spaß machen. Als Beispiel jetzt gerade Audioboo, da habe ich es gerade als erstes gemerkt. Das Ganze ist ansehnlich. Also man kann es jetzt mittlerweile komplett aufplustern auf den ganzen Bildschirm und es sieht trotzdem noch gut aus. Also es ist echt nicht hässlich. Absolut nutzbar. Man merkt es in erster Linie, wenn man die Tastatur hochploppen lässt, dass die nicht mehr so aussieht, wie sie mal ausgesehen hat. Ja? Und das ist eine sehr schöne Sache. Vielleicht sollte man das mal erwähnen, weil ich finde das eigentlich nicht schlecht, weil es gibt ja echt viele Apps, die nicht irgendwie Plus-Apps sind und dass man die jetzt einfach so benutzen kann, ohne da großartig Augenkrebs zu kriegen, finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Bis dann, ciao. Ja, mal vorne anfangen. Downcast wurde es wurde ja letztes Mal gefragt, so nach einem Podcast-Client, der irgendwie noch so ein paar Features hat, von wegen eigene Einstellungen, Profit und Sleep-Ding und so. Downcast wurde da mehrfach empfohlen, auch auf Twitter. Und Pocketcast wurde, glaube ich, auch mehrfach erwähnt. Kann man machen? Also ich kann da die Kritik an Instacast durchaus nachvollziehen. Ich bin nämlich jetzt kein Heavy-Nutzer oder so, sondern habe es mir jetzt einfach bloß mal angeguckt. Ich fand es auch wahnsinnig verwirrend zu sehen, wird das jetzt gestreamt oder. Also ich habe gedacht, oh, jetzt hole ich mir die ganzen Sachen runter und dann setze ich mich in den Zug und dann habe ich gemerkt, die hat er gar nicht runtergeladen. Und wahrscheinlich ist es nur so eine Einstiegshürde, aber. Also das ist wohl eine Geschmacksfrage auch, weil also. Ich habe es nicht gecheckt schnell. Ja, ich verstehe schon. Aber zu Instacast kann man sagen, dass der jetzt eben auch letzte Woche die 2.0 angekündigt hat, die dann irgendwie das auch alles können soll. Mhm. Ja, also das ist auch so für diejenigen, die jetzt Instacast schon haben und eigentlich ganz zufrieden sind damit, außer mit zwei, drei Features, die können einfach warten, das wird dann irgendwie von automatisch besser. Ja, iPhone-Software auf dem neuen iPad, guckst du gerade, oder? Ja, es ist halt, dadurch, dass es jetzt Retina ist, sehen die hochgeblasenen Apps so gut aus wie alte Apps, alte native Apps für das alte iPad. Okay, ja, ja. Also die Tastatur wird jetzt nicht super scharf, wenn ich es auf 2x mache. Hm. Aber der iPhone-Simulator benutzt halt wahrscheinlich die Retina-Grafiken vom iPhone und deswegen sieht es halt aus. Er benutzt die Retina-Grafiken, aber er rendert es auf 1:1 und verdoppelt dann die Pixel. Hm. Also er sagt nicht der App, hey, du hast jetzt so einen Riesenbildschirm, ja. Sonst würde die Schrift sich eben, dann wäre die Schrift komplett fein in der hohen Auflösung. Hm. Sondern es ist eigentlich alles geblieben wie vorher, bloß dass es halt jetzt Retina ist und deswegen nicht mehr ganz so schlimm ist in der 2x-Auflösung. Ja, also es pixelt alles ein bisschen weniger. Ja. Ist ja auch schon mal was. Genau, also das ist schon ganz angenehm. Ja, aber Universal Apps nach wie vor das, was man haben will im Prinzip. Gut, dann gucken wir, was wir noch so haben. Ja, das ist die große Frage. Will ich lieber eine Retina iPhone App oder eine Universal App? Naja, im Idealfall willst du eine Retina Billy, oder eine Universal, ja. Ja. Nimm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Schön. Ja, hallo, hier ist der Schorsch aus Frankfurt und ich habe da so einen Tipp für den Jan aus Calgary. Und zwar wäre es dann dieser Podcast-Client namens Downcast. Downcast. Super Sache. Es hat einen Schlafmodus und du kannst neben Feed einstellen, was er behalten soll oder was nicht. Und außerdem würde ich mal sagen, wenn man im Mobilfunknetz Dinge runterladen kann, die größer als 50 MB sind, ist doch der Hammer, oder? Ich meine, Flatter hin oder her, weil brauchen den Scheißdreck. Neumodisch fetz. Also zieh dir mal das Downcast rein, gell? Das ist echt super. Apropos super, hier Marcel, gell, dein Hörspiel, damit den 140-Sekunden-Episode, das ist ja auch super. Aber meinst du nicht, mal so ganz ohne uns, meinst du nicht, dass die Pausen dazwischen ein bisschen zu lang sind dafür, dass die Episoden so kurz sind? Hm? Ich meine, dafür, dass es nichts kostet, könntest du dir ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben. Apropos Mühe, also vielleicht, ich weiß, es wird wieder so lang und drei Sachen auf einmal und bla bla. Hier, einer von euch, ich habe da ja so jemanden Verdacht, ich will ja jetzt auch keinen Namen nennen, gell, aber so, hier, ne, Geschmatze und so, also Wasser hilft, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten macht's gut, gell, tschö. Ja, auch Badesalz hört gerne Fernsehen offensichtlich. Ja, sehr schön. Ja. Ja, ich sehe das völlig genauso. Ja, ja, Wasser hilft. Wasser hilft für kürzere Pausen. Mhm. Frechheit. Ja. Ja. Ja. Ich schreibe übrigens seit 2 Monaten an der neuesten Folge. Ja, das weiß man ja nicht. Also du schreibst das für so eine 140 Sekunden Hörspielfolge, schreibst du ja durchaus so 2 bis 3,5 Drehbücher. Ja, ein gutes Drehbuch kostet halt auch was. Ja, ja, also das und muss zwar man auch, Zeit. Ja, ja, das muss man auch, also als Drehbuchautor musst du das auch, schreib vielleicht mal einen offenen Brief. Weil so diese Kostenloskultur, auch mit derartigen Forderungen dann verbunden im Internet, halte ich auch für nicht unterstützenswert. Ja, also es geht halt einfach so. Geht halt nicht. Wenn ihr mir ein bisschen Zeit flattert, es gibt ja leider noch kein Zeitflatter, das wäre toll. Oh ja. Wenn man so einfach Zeit übertragen könnte. Ja, oder nicht nur Zeit. Alles außer Geld wäre da eigentlich super, wenn man das auch. Kartoffeln flattern, ja, Kartoffeln wären super. Ja. Ja. Das ist also jetzt Marktlücke hier. Mach mal so einen Kartoffeldienst auf 2.0. Ich denke, damit haben wir die Audiokommentare auch soweit abgearbeitet. Ich glaube, wir hätten jetzt noch einen, der nochmal Downcast empfiehlt, aber das wird ja auch dann irgendwann ermüdend. Oder? Ja. Obwohl, ja. Man, ja. Ja, ja. Ja. Also nichts für Unkel. Der hätte sich sicher auch gern gehört hier jetzt. Ja. Aber ich verstehe das schon. Ja. Nun ja. Also muss ich mir Downcast wohl auch mal angucken. Der Tobi hat ja auch irgendwas empfohlen, eine Alternative zu Draw Something. Eine Alternative zu Draw Something? Aber leider habe ich den Titel nicht und ich wollte nicht. Das war irgendwas mit Charade. Ja, genau, so, Charade. Ja. Ich habe es mir noch nicht angeguckt und irgendwie hat Draw Something das für mich dann doch schon erfüllt, das Bedürfnis. Aber was ich wirklich unglaublich nervig finde, sind diese Zwischenscreens, wo dir dann 10 Sekunden lang erklärt wird, dass du das richtig geraten hast und dafür jetzt 3 Münzen bekommst. Echt? Also das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Also das hat irgendwie, das macht so ein bisschen Gratifikation, finde ich. Dieses Kontemplative, oder? Ja, auch. Und ja, anstatt das Bild dann stehen zu lassen, damit du da ein bisschen nochmal gucken kannst, was hat jetzt der andere genau gemalt. Ja, also das wäre jetzt nicht der Punkt, wo ich es verbessern würde. Ich werde definitiv jetzt erstmal so einen Twitter-Picture-Knopf einbauen und solche Sachen. Das und immer alle Bilder in die Gallery speichern auch. Und vielleicht ein bisschen seltener darauf hinweisen, dass man es 5 Sterne werten soll. Ja, das ist auch ein guter Punkt, ja. Ach ja, diese 5-Sterne-Hinweise. Ja, aber ansonsten war der große Hit Anfang der Woche. Der große Hit Anfang der Woche? Hier im Büro, Draw Something. Ach so, okay. Habe ich ja nicht mitbekommen, war ja irgendwie unterwegs. Genau. Hat viel Spaß gemacht. Ist wahrscheinlich nichts für länger, aber ja, es ist doch erstaunlich, wie man sich so untereinander versteht, einfach durch Bilder. Ja, also man errät da durchaus einiges. Also und der schöne Kniff ist ja tatsächlich, dass das, was du gemalt hast, in so einem Film abgespielt wird, wie du es gemalt hast und du auch halt siehst, wann errät der andere. Also wo sind die zündenden Ideen? Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Trainingsmaßnahme, so Team-Trainingsmaßnahme, mal sehen zu können, wann macht es beim anderen Klack. Mhm. Also wann habe ich mich genug gut erklärt, damit der andere versteht, was ich meine. Ja, und was sind vor allem halt auch die Schlüsselreize, um wirklich eine Idee zu kommunizieren. Ja. Also das kann man durchaus auch ernsthaft nutzen. Ernsthaft, finde ich. Serious Games. Der Begriff, den finde ich schon so fehlgeleitet. Ja. Ich glaube, den findet niemand gut, lustigerweise. Aber naja, jetzt ist er da. Was haben wir denn noch so? Es ist heute so ein bisschen dünn, das wird eine kurze Folge. Charadium ist das übrigens. Ah ja. Ja. Aber Tobi sagt, es ist nicht so toll. Ah ja, okay. Ja. Da kommt gerade so per Twitter rein. Ja. Empfehlen wollte ich einen Irk-Client. Ganz anlassfrei eigentlich. Nur weil ich immer öfter merke, dass das eine richtige Entscheidung war, diesen Irk-Client zu benutzen. Es geht um Linkinus. Was jetzt nicht der Client ist, den man so kennt eigentlich, wenn man auf dem Mac unterwegs ist und auf iOS, weil dann wird einem ja üblicherweise schon ein Colloquy nachgeschmissen. Was halt auch den wesentlichen Vorteil gegenüber allem anderen hat, ist, dass es umsonst ist, weil Open Source. Linkinus ist das jetzt nicht, weder Open Source noch umsonst. Ich fühle mich da aber irgendwie trotzdem eher zu Hause. Ich weiß nicht genau warum, aber das Interface sagt mir eher zu und weiß nicht, Colloquy hat immer so einen alles so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so, vom Gefühl her sagt man das weit weniger zu als Linkinus. Also ich würde jedem empfehlen, der so nicht ganz zufrieden ist mit seinem derzeitigen Irk-Client auf Mac, guckt euch mal Linkinus an. Das ist im Zweifel so die $20 wert, die man dafür die Mac-Version zahlt. Das sollte ich mir tatsächlich mal angucken. Ich verorte Irk nämlich immer noch nach 1996. Naja, also das ist ja prinzipiell jetzt mal nicht falsch. Und verstehe auch nicht ganz, wie wir nutzen das auch, oder? Ja, das ist hier dieser Chat, den du da siehst. Dieser Chat. Das ist ein Irk-Kanal. Ich kümmere mich um zu wenig Sachen. Das ist schlecht. Schlecht. Ich bin einfach nicht offen genug alten Entwicklungen. Genau, gegenüber. Du bist zu neophil. Ja. Ich gebe es zu und das ist eine schlechte Eigenschaft. Ich weiß nicht mal, wie man eine Kutsche baut. Eine Kutsche? Ja. Aber der Herr Wagen. Oh, okay. Oh, Schmerzen. Schöne Grüße von hier aus. Genau, schöne Grüße von hier aus. Ja, schön. Schaue ich mir mal an. Oh Gott, das war kein Versprechen. Schaue ich mir vielleicht mal an. Aber sieht gut aus, glaube ich. Ja, ich mag den. Guckt euch den mal an. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Weil ich habe jetzt nichts mehr und das nächste. Ja, es gab noch so ein paar Randthemen wie Landtagswahlen in Saarland. Ja, da könnte man noch kurz reden. Eigentlich überraschend. Man hat gesagt, CDU, SPD sind Kopf an Kopf, aber es war dann doch relativ deutlich. Ja, für die Piraten. Ja, das auch. Das Interessante ist, dass normalerweise die Landtagswahl in Saarland ungefähr die Leute so viel interessiert wie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Nämlich nicht? Nämlich gar nicht. Ja. Und das war diesmal anders. Mhm. Ich glaube, weil sie auch ein bisschen in die Zukunft weist, was sich gerade so tut im Parteiensystem. Also wir haben jetzt eine große Koalition da, weil die als alternativlos dargestellt wird. Geht ja nichts anderes mehr. Man kann ja nicht, da sehe ich schon eine Entwicklung, die ein bisschen in die Einbahnstraße geht, wenn sich CDU und SPD so aneinander klammern auf dem sinkenden Schiff und gar nicht mehr versuchen, irgendwie jenseits von sich selbst irgendwelche Koalition zu finden. Also man muss ja nicht, ich behaupte ja nicht, dass man mit Oskar Lafontaine ins Bett springen muss, aber nicht mal mehr miteinander zu reden nach einer Wahl halte ich für ein Armutszeugnis. Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Ich fand das gerade lustig, dass du jetzt für SPD und CDU eine Nautik-Metapher benutzt hast. Die Nautik-Metaphern in der Politik sind eigentlich sehr verbreitet gewesen, schon immer. Ach wirklich? Ja. Okay. Also, die weiß ich nicht, Rösler hält Kurs. Okay. Was weiß ich, also das ist... Sie sind ein bisschen überstrapaziert. Ja. Mittlerweile sind sie ein bisschen überstrapaziert. Jetzt sollten wir in Weltraummetaphern reden. Ja. Hm, hm. Also die Apollo 13, die SPD dockt an der CDU an. Nein, aber wir haben dieses Phänomen in Österreich gehabt, mit den jahrzehntelangen großen Koalitionen. Das hat dem Land nicht sehr gut getan. Und auch der Parteienlandschaft nicht. Und der Parteienlandschaft auch nicht unbedingt. Ich glaube, es ist langfristig nicht der Weg. Sondern man muss sich überlegen, welche anderen Möglichkeiten hat man. Und bislang war eben die Strategie, gerade der SPD, die Piraten klein zu reden und das Problem damit klein zu reden. Und zu sagen, ja, nee, Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Das entspricht aber gerade nicht der Lage. Und das ist immer gefährlich, wenn man sich von der Lage abkoppelt. Also wenn man einfach die Realität nicht mehr sieht. Es gibt kein Schwarz-Gelb momentan. Und Rot-Grün könnte es mit wahnsinnig viel Glück schaffen, die Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und das liegt dann an der 5%-Hürde mehr als daran, dass es eine Mehrheit gibt. Ja. Und diese Situation einfach wegzuignorieren, die nächsten 1,5 Jahre, halte ich für falsch. Es kann gut sein, dass man am Ende zu der Auffassung kommt, okay, wir haben uns sehr bemüht, uns fällt nichts anderes ein als eine große Koalition, aber das so als Gott gegeben hinzunehmen, finde ich schwierig. Ja, also man hat auch so das Gefühl, irgendwie, es gibt gar nicht mehr so viel Alternativen. Es ist irgendwie alles alternativlos geworden. Und jede Partei hat so eine, wenn höchstens auch zwei Parteien, mit denen sie überhaupt noch irgendwie redet. Ja. Und das ist halt schon, ob das den Wählerwillen dann abbildet, weiß ich auch nicht so wirklich. Das ist ja auch immer lustig an diesen Wahlabenden, dass dann jede Partei erzählt, was der Wähler jetzt gewollt hat. als hätten die so eine Glaskugel und könnten in die Gehirne reinschauen, warum jetzt wie gewählt wurde. Also es war ja, wir haben ja eigentlich eine spannende Zeit hinter uns in der Parteilandschaft. Das heißt, es gab eine Öffnung, es wurden Sachen ausprobiert. Wir hatten Rot-Rot in Brandenburg, da haben wir es jetzt, in Mecklenburg und in Berlin. Wir haben Schwarz-Grün ausprobiert gesehen in Hamburg und wir haben Schwarz-Grün-Gelb, also Jamaika, gesehen im Saarland. Eigentlich hätte es zumindest nochmal das Experiment irgendwo Rot-Grün-Links geben müssen. Schwarz-Dunkel-Rot wäre auch schön. Ja, das hat es nicht gegeben. Man merkt, das entsprach teilweise einem Zeitgeist, der sich verändert hat, und es ist halt jetzt nicht mehr ganz so interessant, diese Öffnung. Ich finde es schwierig. Also in Hamburg und im Saarland sind ja diese Schwarz-Grün-Konstellation ja lustigerweise auch an den Personen gescheitert. Denn Ole von Beust hat das in Hamburg eingefädelt, dann wurde er abgelöst und es ist gescheitert. Und im Saarland war das ebenso mit dem Herrn Müller. Ja. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, hier Schwarz-Grün aufzumachen, aber man sollte schon ein bisschen sich Gedanken drüber machen, wie soll es weitergehen. Und wo ich eigentlich noch trauriger war, war NRW, dass diese Minderheitsregierung gescheitert ist, weil ich es ein sehr spannendes Experiment finde. Und dass sie an einem Formfehler gescheitert ist, finde ich eigentlich am schlimmsten. Naja, aber so kommt es halt manchmal. Also da wurde doch wirklich nochmal diskutiert drüber. Da wurde mit den Parteien geredet im Parlament. Ich fand das interessant. Ist eigentlich schade, dass das einfach ein Experiment, ein unerwünschtes Experiment bleiben wird in der Geschichte unserer dieser Bundesrepublik. Unserer dieser Bundesrepublik. Also, es sind noch 1,5 Jahre, macht euch mal Gedanken und fangt nicht mit dem Jetzt-Ausschließen an. weil das opportun erscheint. Weil dann haben wir nämlich eine Option, ob die SPD mit Angela Merkel regiert oder mit Angela Merkel. Ja. Nicht spannend. Nee. Mal sehen, wo das hingeht. Die nächsten Wahlen stehen jetzt auch schon wieder an. Und ja, jetzt haben wir erstmal Schleswig-Holstein und NRW. Die werden natürlich auch zu Testwahlen stilisiert, was sie natürlich ein bisschen auch sind. Mal sehen, wie sich das weiter umbaut. Auf jeden Fall ist viel in Bewegung geraten. Ich sehe das mit viel Sympathie auch, wie die Parteien jetzt versuchen zu reagieren auf die Bewegung, die im System ist. Das wird spannend und ich glaube, es tut sich auch was, was Mitbestimmung und so weiter angeht. Muss man mal gucken. Ja, ob das langfristige Trends sind, ob das nachhaltig ist oder nur Augenwischerei, weiß man nie, aber ein bisschen Bewegung tut dem Ganzen immer ganz gut. Das ist ja wie mit der Marktwirtschaft, es muss flüssig bleiben. Oh Gott. Ja, da kann ich vielleicht noch mal kurz den Bogen zu Schlecker. Zu Schlecker schlagen. Das war ja auch unglaublich interessant, so medientheoretisch, was da jetzt drüber geschrieben wurde. Okay. Weil im Vorfeld wurden einige Artikel drüber geschrieben, die versucht haben, die Lage zu analysieren. Mhm. Was ist da? Also begonnen hat es ja eigentlich mit Schlecker ist böse, juhu, es ist tot. Genau. Das ist nämlich auch nicht gut dran. Also dann kamen diese ganzen Artikel, die auch geschrieben haben, was kann man jetzt tun, was sind die Optionen. Mhm. Und dann hat die Politik angefangen zu reagieren und tatsächlich was zu tun. Und da gab es ja diese Lösung der Transfergesellschaft. Mhm. Ja, da wird dem Kunden, uns Bürgern sozusagen schon mal wieder ein Schlagwort hingeworfen, wo du dir denkst, Transfergesellschaft, sagt mir jetzt gar nichts. Mhm. Was soll das eigentlich sein? Mhm. Aber die tun was, schon mal gut. Genau, die retten das jetzt. Na? Und plötzlich schwenken, und dann hat die FDP ja die Transfergesellschaft verhindert und plötzlich schwenken die Schlagzeilen um, werden komplett inhaltsleer und gehen darüber, wer jetzt der Gewinner ist. FDP oder die anderen. Was doch wirklich bei so einem Thema überhaupt keine Rolle spielt und völlig uninteressant ist. Ja, also sie werfen der FDP jetzt vor, das aus parteitaktischen Gründen gemacht zu haben, um damit daraus Profit zu schlagen, geben ihr, falls sie das wirklich wollen, würde aber dadurch die Möglichkeit daraus Profit zu schlagen. Ja. Und andersrum genauso den anderen, die dagegen waren, schreiben sie jetzt, sie sind dagegen, damit man daraus Profit schlagen kann. Das ist doch scheiße. Also da ist doch eine Koalition zwischen Medien und so Politiktheater, die total unheilig ist. Und dann lese ich im Spiegel halt zwei Artikel hintereinander. Der eine schreibt, warum es totaler Blödsinn ist, eine Transfergesellschaft jetzt aufzumachen. Und der nächste schreibt, wie schlimm die FDP ist, dass sie das jetzt halt scheitern lassen. Und die Zusammenhänge werden nicht mehr transportiert. Du kannst dir als Leser da gar nicht mehr eine Meinung bilden, weil die Zusammenhänge dann in den Artikeln einfach gar nicht mehr dargestellt werden. Also ich finde das sehr schwach. Ja, also ich hatte sowieso das Gefühl, bei Fernsehen sowieso noch viel mehr als jetzt bei Print. Ja gut, also gestern war ja der Todestag im Fernsehen. Da wurde ja, glaube ich, parallel im ARD und ZDF über diese Schlecker-Sache diskutiert. Ja. Und auf einem Niveau, wo man sich auch wirklich denkt, meine Fresse. Also, was ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, das ist alles nur noch so Bindemittel für Empörung. Ja. Es schwappt so diese Empörung auf die Autobahn und die Medienfeuerwehr kommt und sprüht mal Bindemittel großflächig drauf, damit das nicht so überall runterläuft und am Ende noch was nass wird. Ja, also es ist irgendwie... Ja, und aus dem Mund der Moderatoren kommt dann sozusagen, sind sie jetzt empört, dass das nicht gemacht wurde oder sind sie empört, dass es gemacht werden sollte? Was hätten sie gemacht mit Schlecker, um irgendwie politisch zu punkten? Ja. Also, das ist alles so ekelhaft. Ja, und wenn es wirklich ein Problem gibt und die 11.000 Angestellten da bei Schlecker jetzt scheiße dran sind, dann liegt es sicherlich nicht daran, dass Schlecker pleite ist, sondern dass dann irgendwas im System nicht sehr gut funktioniert. Die Systemfrage. Wenn das Mist ist. Mhm. Und ja, solche Aspekte wie, da werden jetzt nicht 11.000 Leute in Castrop-Rauxel gleichzeitig arbeitslos und gehen dann aufs Castrop-Rauxler Arbeitsamt und müssen da einen Job finden, sondern das ist ja deutschlandweit. Also mich nervt einfach, dass diese Diskussionen alle überhaupt nicht mehr in die Tiefe gehen und Twitter hat natürlich auch munter mitgemacht. Ja, ja, also es ist natürlich auch so, also die Twitter-Beteiligung an solchen Fernsehereignissen ist dann natürlich auch so eine, die halt einfach nur eine Blitzableiter-Funktion hat im Prinzip. Ja. Man regt sich irgendwie mit darüber auf, dass man nichts verändern kann und dass da irgendwelche Spacken im Fernsehen sitzen und irgendwie Unsinn erzählen. Und das bindet so viel Energie, die dann irgendwo so in den Boden neben der Ilna einschlägt und dort versandet. Wobei ich sagen muss, da möchte ich dann Twitter doch nochmal ein bisschen verteidigen. Dadurch, dass es so kurz ist und so viel kommt, sind dann da doch immer wieder noch Gedanken drin, die eben im Fernsehen dann nicht bearbeitet werden, die aber spannend wären, wenn man da weiterdenkt. Nee, aber das ist ja genau der Punkt. Ja, also ich gebe dir da komplett recht. Ja, nur das passiert halt nicht. Ja, also das sind halt so, das ist alles nur so, man müsste aber doch eigentlich, ja, und weiter gedacht oder überhaupt so, dass das wieder einen Rückfluss hätte, so in irgendwelche Kreise, die was bewegen könnten, das findet halt nicht statt. Oder siehst du das anders? Was meinst du jetzt mit Rückfluss? An die Leute, die es dann entscheiden, oder? Überhaupt, dass es halt irgendwie so in Rückkanal zum Fernsehen, oder? Nicht zum Fernsehen, aber dass es so in den öffentlichen Diskurs zurückfließt auf irgendeine Art und Weise. Ja. Also Twitter ist jetzt irgendwie ja nur ein sehr kleiner Teil. Nein, das tut es nicht. Und das ist eigentlich das Schade. Das ist ja auch das, was ich vorhin beschrieben habe. Es fängt mit Fakten an, solange das Thema noch nicht alle interessiert und hört dann mit Polemik auf. Richtig, ja. Und die einzige Frage ist tatsächlich nur noch, wer hat jetzt recht gehabt? Ja, je mehr Leute du erreichst, desto weniger wichtig werden die Fakten. Ja, und dabei ist es gar nicht, also es ist eigentlich ein schönes Thema, diese Schlecker-Sache, weil sie viel aufzeigt und wie kurz gedacht wird. Also zum Beispiel, jetzt auch von der FDP, stellen wir uns mal vor, sie hat recht und so eine Transfergesellschaft ist Quatsch. Ja. Dann stellen sie sich hin und sagen, das ist Quatsch, das sollen die Arbeitsämter machen. Aber dann ist halt schon wieder Schluss. Ja, klar. Sich zu überlegen, also FDP sagt ja immer ordnungspolitisch agieren, ordnungspolitisch im Vergleich zu direkte Intervention. Mhm. Ordnungspolitisch, das heißt Rahmenbedingungen setzen, der Markt entfaltet sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen frei und reguliert sich dadurch selbst. Da muss man sich doch fragen, warum passieren denn solche Verklumpungen im Markt? Warum lohnt es sich denn so bedingungslos, zentrale Unternehmen entstehen, also die sehr hierarchisch, sehr von oben geführt, die lokale Unternehmen übernehmen. Das kommt natürlich auch aus einem Gedanken heraus, dadurch bin ich erstmal effizienter. Ja. Ja. Und ich kann es mir leisten, wenn ich ein zentrales Unternehmen bin, was größer ist, kann ich so eine lokale Filiale übernehmen. Hat natürlich positive Seiten, hat aber auch negative Seiten. Positive Seite ist, man kann Prozesse vereinheitlichen. Dafür müsste ich die aber nicht unternehmen. Es gibt Franchising-Konzepte, es gibt die Möglichkeit zum Beispiel wie beim App Store, ja, du bist komplett freier Entwickler, kriegst aber eine Infrastruktur, um deine Apps da zu verkaufen. Könnte man zum Beispiel genauso machen bei solchen Drogerieketten. Und die negative Seite ist, wir schaffen natürlich solche Monster von großen Unternehmen, die dann ein wahnsinnig schwaches Glied sind, die dann, wenn sie untergehen, halt richtig Scheiße bauen. Ja, und ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn Apple mal in Scheiße gerät jetzt, mit der Bedeutung, dass es erreicht hat. Ich frage mich tatsächlich, was würde die Bundesregierung tun? Würde sie Apple retten oder Griechenland? Naja, was ist systemrelevanter? Apple ist ja zumindest mehr wert. Also so sich an diese Großunternehmen so binden, war immer schlecht, wird aber ordnungspolitisch nicht angegangen. Also dass die FDP sich jetzt nicht die Frage stellt, was haben wir denn im Vorhinein falsch gemacht, verstehe ich nicht ganz. Und dass sich ein Beck hinstellt und sagt, ja, die armen arbeitslosen Verkäuferinnen, die stehen jetzt vor dem Nichts. Naja. Und dann nicht einen Schritt weiter denkt und sagt, ja, warum stehen die eigentlich jetzt vor dem Nichts? Was haben wir eigentlich mit dem Sozialsystem gemacht, dass es denen jetzt so scheiße geht? Ja, also, und im Gegenteil halt auch noch so opportun dann auf die Tränendrüse drückt, um im nächsten Satz dann eben zu sagen, so, ja, aber die Arge ist ja ganz toll. Ja, also. Ja, und das finde ich sehr schade, dass eben dieser Aufhänger jetzt wie Schlecker nicht dazu genutzt wird, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Was wirklich möglich wäre. Das soll sich ändern. Mein Wunsch ans Universum. Es gibt ja so viele Bücher, die sagen, man braucht sich bloß ans Universum was wünschen, dann passiert es schon. Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht ganz dran, aber dass man sich beim Universum was wünschen kann, oder? Ja, nee, das. Dass sich was verändert. Ich glaube beides. Na, die Sache ist die Leute müssen es halt wollen, dass es sich verändert. Es macht, kurzfristig macht es mehr Spaß, einen Shitstorm da zu machen. Ja, aber. Und einer Meinung halt sein und die da oben haben aber jetzt hier. Ja, ja, ja. Also, das ist ja auch genau das Prinzip, das ich vorher meinte. Das bindet halt die Energie und dann ist die halt auch wieder weg. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir aus diesem Zyklus irgendwie so sind. Wie kathartische Desinformation, oder? Ja, ja, ja, ja. Hm. Also wie man aus diesem Zyklus rauskommt, das wäre eine Herausforderung. Das wäre so, das könnte man mal, da könnte man mal drüber nachdenken. Ja, die bisherige Idee war ja, man kommt gar nicht aus dem Zyklus raus, sondern macht ihn mit und macht dann hintenrum aber vernünftige Sachen. Ja, aber das weiß ich halt nicht, ob das funktioniert. Ich habe so den Eindruck, dass man in diesem Zyklus so viel Energie verliert, dass man dann hinten raus eben nichts Vernünftiges mehr macht. Ja, ich weiß auch nicht, ob da hinten raus was Vernünftiges rauskommt, aber dieser ganze Zirkus, der da veranstaltet wird, ist ja eher so Ablenkung nach außen. Ich glaube, das ist übrigens einer der Gründe, glaube ich, warum auch die Meinung vorherrscht, dass man sagt, okay, wir machen den Zirkus mit euch mit. Hm. Ja, wir machen das alles, dann wird gewählt, dann haben wir unsere Prozente und dann lasst uns bitte in Ruhe. Wir haben keinen Bock da drauf. Ja? Dann haben wir auch unsere stabile Mehrheit und können das halt machen. Hm. Ja, und ab und zu halt Pausenclownen bei Ilna und bei Anne Will. Ja, genau. Also, ja, wir werfen euch die Bröckchen schon hin, aber bitte lasst uns mit eurer Meinung in Ruhe. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Erfolgsrezept ist. Nee, ja, zur Zeit ist es das, glaube ich. Wenn man ehrlich ist. Ja. Aber schade. Ja, und ich sehe eigentlich nur Verlierer. Hm. Na gut, ich hoffe, unsere Podcast-Zuhörer sind jetzt nicht die Verlierer gewesen. Wir haben jetzt die politische, tiefgründige Diskussion auch extra nach hinten geschoben, ja, damit nur die Leute, die sich einen Rausschmeißer verdienen wollen, da auch zuhören müssen. So. Genau. Ihr werdet jetzt dann gleich rausgeschmissen. Ja. Vorher verabschieden wir uns noch. Und also siehst du, der Chat ist schon leer. Ja, die haben irgendwie alle. Den hat's entweder die probieren gebraucht. Alle deinen neuen IRC-Client aus. Wahrscheinlich. Naja, egal. Auf jeden Fall, ihr werdet rausgeschmissen. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Ja. Dann wieder mit Dominik, genau. Hoffe ich. Und auch mit uns. Mal bis dahin eine schöne Restwoche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Für die Freiheit wollen wir streiten, Menschenrecht den Weg bereiten, reichen Fremden gerne die Hand, Bereicherung für unser Land. Wir wollen keine falsche Gleichheit, sondern Chancengerechtigkeit. Wir wollen Verantwortung privat und wollen keinen starken Staat. Denn wir sind jung und wir sind frei und eins ist klar, wir sind dabei. Rot und Grün kann uns nicht schrecken, Schwarz niemals das Herz erwecken. Freiheit bleibt unser Ideal, denn wir sind jung und liberal. Wir wollen Marktwirtschaft gestalten, Staat Korruption verwalten, bei der Umwelt da denken wir schon an die nächste Generation. Mit CDU und CSU nach Deutschland seine Grenzen zu. Das werden wir hier verhindern, nicht nur mit Hightech. dabei. Rot und grün kann uns nicht recken, schwarz niemals das Herz erwecken. Freiheit bleibt unser Ideal, denn wir sind jung und liberal. Will die SPD verschulden, werden wir das hier nicht dulden. Jetzt ist Schluss mit aller Subvention und der Steinkohle-Religion. Sind die Grünen so betroffen, falschgefühligkeitsbesoffen, der Traum von einer besseren Welt träumt sich schön mit fremdem Geld. Denn wir sind jung und wir sind frei und eins ist klar, wir sind dabei. Rot und grün kann uns nicht schrecken, schwarz niemals das Herz erwecken. Freiheit hat unser Ideal, denn wir sind jung und liberal. Denn wir sind jung und wir sind frei und eins ist klar, wir sind dabei. Rot und grün kann uns nicht schrecken, schwarz niemals das Herz.